Slow down, Max! Was geht's euch denn an? Was geht's euch denn? Wo hält die Gummibären da drüben? Oh, Verzeihung, oh, Verzeihung. Das wird heute nie wieder machen. Oh, ich bin heute sehr großzügig, sehr verständnisvoll. Man könnte fast sagen, nett. Und willst du wissen, warum? Nicht euer Herzöglichkeit, vielleicht krank? Nein, du Nichtswisser. Ich bin so nett, weil ich dich brauche, damit ich endlich meine Wunderwaffe herstellen kann. In meiner Gummibärsaftfabrik. Also, wenn ich das Zeug können, weiterherstellen können und meine Armee aus superstarken Ungeheuern und das Rostanwin in eine Ruine verwandeln. Und wie kann ich, kleiner Unschein-Marathon, die dir dabei helfen? Ich glaube, du könntest dich dadurch nützlich machen, indem du mir ein paar winzige Zutaten besorgst. Und was wäre das, euer Herzöglichkeit? Ich brauche jemanden, der den Saft kocht. Und zwar einen Gummibären! Bevor die riesigen Ungeheuer den Rest unserer Ernte auch noch wegpflücken. Oh, ich möchte sowieso gern wissen, was die mit unseren Gummibären anfangen. Keine Angst. Das werden sie uns schon erzählen, wenn sie erstmal in meiner Falle sitzen. Was? Falle? Aber da verlasse ich mich lieber auf meinen Gummibärsaft. Aber wir haben keinen Tropfen mehr übrig. Manchmal ist es richtig ermüdend, diese Bären zu pflücken. Ich finde das aber sehr lustig, Sonny. Aber ich wäre lieber eine Prinzessin, genau wie du. Dann würden ein paar Dutzend Diener meine Arbeit machen. Du bist aber keine, du bist ein Gummibär. Und ein Gummibär pflückt Gummibären. Also los, pflück. Schaut mal, ich habe da drüben ganz viele gefunden. Bleib stehen, kann ich nicht weitergehen. Eine schöne Falle hast du da gebaut. Und ich muss heute Nachmittag diese Gummibären kochen. Ach, wenn man hier nicht alles selber macht. Ich würde es begrüßen, wenn du meine Falle nicht noch einmal benutzt. Das würde ich auch begrüßen. Währenddessen, nicht weit entfernt, haben auch die Ungeheuer eine Falle aufgestellt. Sie haben Äste abgebrochen und zu einem riesigen Gummibärbusch zusammengesteckt. Ob die Gummibären wohl darauf hereinfallen? Hier müssen doch irgendwo Gummibären sein. Seid ihr denn noch nicht fertig? Sieht gut aus, ne? Kein Gummibär kann dem größten Gummibärstrauch der Welt widerstehen. Versteckt euch, ich höre einen jemand kommen. Mein Herzöckchen wird sehr stolz auf mich sein. So einen großen Gummibärstrauch hat Grammy noch nie gesehen. Doch was ist das? Seit wann wachsen Stiefel unter so einem Busch? Sollten das etwa... Diese Diebe, sie haben kaum noch etwas übrig gelassen. Oh! Oi, oi, oi. Ich glaube, sie haben ihre Schnürsenkel offen. Oh, vielen Dank. Ruhig, ihr, du Idiot! Ungeheuer! Da drüben sind Ungeheuer! Oh, schnell, verschwindet unter der Erde! In einer Falle gefangen. Wie konntest du nur so dumm sein? Sunny, ich werde jetzt die paar Gummibären kochen, während du sie aussortieren wirst. Immer nur Bären, Bären, Bären. Wie langweilig. Furchtbar, wie meine Haare aussehen. Sie erinnern mich an einen Gummibärstrauch. Du solltest vielleicht deine Frisur ein wenig ändern. Die Frisur ändern? Gute Idee. Kaum auszudenken, wenn die Ungeheuer dich geschnappt hätten. Du bist sehr wichtig für uns. Wir brauchen dich. Ist das wahr? Das glaubst du wirklich? Sicher. Wer soll sonst unseren Gummibärsaft machen? Nett, dass du so offen zu mir bist, du alter Holzkopf. Aber du bringst mich da auf eine Idee. Es wird Zeit, dass ich mein Geheimrezept an einen anderen weitergebe. Sieh mich nicht dabei an. Ich kenne mich in der Küche absolut nicht aus. Aber Kabi ist noch zu jung. Und Sammy wird alles durcheinander bringen. Und wie wär's mit Tammy? Nicht Tammy. Der würde alle Zutaten schon vorher aufessen. Da bleibt ja nur noch Sunny. Nein, zu flatterhaft. Und seit neuestem will sie von der Gummibär-Tradition nichts mehr wissen. Sie kann sich nur noch für das begeistern, was vom Menschen kommt. Nein! Das siehst du ganz falsch. Sie ist ein verantwortlicher junger Gummibär. Heute ist ein besonderer Tag. Komm jetzt, Sunny, wir wollen anfangen. Ja, wie sieht Sunny denn aus? Wegen des wichtigen Anlasses hat Grammy sie heute in gute Kleider gesteckt. Und Sunny fühlt sich alles andere als wohl. Hey, du siehst ja aus wie ein Grammy-Verschnitt. Hör auf, du lügst. Oh. Wenn Carla jetzt käme, dann würde ich mich in ein Mäuseloch verkriechen. Carla ist jetzt nicht wichtig. Ich muss dich in die großen Geheimnisse des Gummibärsaftes einweihen. Seit Jahrhunderten schon geben die großen Köche der Gummibären ihr Geheimnis des Saftes weiter. Ich verleihe dir feierlich den großen alten Schöpflöffel, unser Gummibär-Vorfahren. Warum soll ausgerechnet ich kochen? Du könntest doch das Rezept einfach aufschreiben. Wenn du es aber im Kopf hast, kannst du es nicht verlieren. Und keiner kann es dir abnehmen, wenn es in deinem Herzen verschlossen ist. Also, tu 6 Handvoll roter Beeren hinein und 4 orangefarbene. Und 3 purpurrote. 4 rote? 6 orangefarbene? Nein, 6 roter und 4 orangefarbene. Und jetzt tu 4 blaue hinein und 3 grüne und eine gelbe und dann... Jetzt kommt der wichtigste Teil, ohne den du nichts machen kannst. Umrühren in 3 Abschnitten. Hallo? Du sollst aufpassen, Sunny. Ein kleiner Fehler und es gibt eine Katastrophe. Ja, Grammy. Also, zuerst musst du ganz langsam nach rechts rühren und dann ganz langsam nach links. Dann hier, bang, damit die Luftblasen aufsteigen. Hast du das verstanden? Klar, natürlich. Dann mach's mir mal vor. Ja, wie war das noch? Saft umrühren? Du machst das zu schnell. Und bang! Das war unser letzter Saft und du hast ihn kaputt gemacht. Das ist nicht mein Fehler. Ich kann einfach so viele Dinge nicht behalten. Graffi hatte recht. Du bist einfach zu dumm, um unser Geheimnis zu erlernen. Es tut mir ja so leid, Sunny. Ach, das geht schon wieder vorbei. Aber oh, was hast du da für einen schönen Bogen? Der ist von meinem Vater. Er glaubt, das Schießen nichts für Damen ist. Also habe ich ihn heimlich genommen. Ich möchte ihn ausprobieren. Aber was ist mit der Küche? Später, Grammy wird sehr lange nicht zurückkommen. Nein, das wird sie wohl nicht. Sie ist mit Sammy und Cubby im Wald. Irgendjemand muss ja neue Gummibären sammeln. Und das ist eine mühsame und zeitraubende Sache. Ich bin ja so enttäuscht. Sunny wird nie lernen, Gummibärsaft zu machen. Oh Mann, denen fällt aber auch nichts anderes ein. Wir haben sie. Tian, wer ist denn da? Ihnen wird es bald an den Kragen gehen, denn wer sagt Ihnen, dass ich nicht nur meinen eigenen Saft habe, sondern ihn auch trinken werde? Oh, du meine Güte. Der Strauch ist schon ganz leer gepflückt. Da drüben gibt's noch welche. Das ist Grammys Bärenkorb. Wo ist sie denn? Die Ungeheuer, versteckt euch! Nachdem unsere Herzöglichkeit die Dame gefasst hat, werden wir viel Saft haben. Ja. Und wenn wir erstmal Saft haben, dann werden wir stärker sein als 100 Ungeheuer Pferde. Ja, und klüger auch sicher. Hey, was wird hier gespielt? Ich will eine Nachricht an Sunny schreiben. Sunny? Grammy wird von Ixon gefangen gehalten. Du musst sie retten. Trink uns Saft. Willkommen auf Schloss Gregmore, gnädige Frau. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wie zu Hause fühlen werden. Hier in Ihrer eigenen Küche. Na, was hat Sie dazu? Das ist ja ein Saustall hier. Ich weigere mich, ein Teil von diesem Durcheinander zu sein. Du wirst unserer Herzöglichkeit schön gehorchen, hast du verstanden? Toadie, du musst deinen Gummibären mit sehr viel Respekt behandeln. Also, meine liebe Gummibärdame, wenn Sie mitspielen und sich nicht weigern, mir das Rezept zu verraten, dann werden wir sehr gut miteinander auskommen. Das wäre doch fair. Und wenn ich nicht will? Wenn er so ist, dann mach ich weg. Siehst du, Toadie, es kommt nur darauf an, dass man seinen Charme einsetzt. Und jetzt stellst du sofort den Saft her. 6 von den roten und 4 orangene. 6 rote, 4 orangene. Und keine von den purpurroten. Und keine von den purpurroten, denn ich habe. Du bist ja ein ganz toller Schütze, Carla. Übung macht den Meister. Aber jetzt machen wir lieber Grimmys Küche sauber. Du hast mal wieder recht. Was ist das da? Es ist Krabbys Mützel. Mit einer Nachricht. Und was steht da? Ickson hat Grammy gefangen. Und die anderen wollen, dass ich Saft hole. Komm, wir holen den Saft. Aber wir haben doch keinen Saft mehr. Ich hab doch alles kaputt gemacht. Es ist meine Schuld. Jetzt hör mir gut zu. Gummibären geben niemals auf. Und du solltest dich daran halten. Du hast recht. Los zu den Schnelltunneln. Eure Herrlichkeit. Na, endlich. Aber da ich kein Vertrauen zu dir habe, solltest du ihn erst probieren. Es funktioniert. Keiner wird mich mehr besiegen können. Er ist unbesiegbar. Ab jetzt bin ich der mächtigste Mann der Welt! Das kannst du ruhig laut sagen! Was ist hier los? Was immer los ist, wenn du die purpurrote Beere nicht reintust. Mach's gut! Ich will, dass man sie aufhält! Das war natürlich eine ganz listige Idee von Grimmy. Dadurch, dass die purpurne Beere fehlte, bekam der Zaubersaft eine andere Wirkung. Wie Ballons blähen sich die Ungeheuer und der Herzog auf, und bald schweben sie alle oben an der Decke. Währenddessen schleichen Kalla und die restlichen Gummibären durch das Kellergewölbe und suchen Grimmy. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn auch. Aber ich weiß nicht, wie man sonst Grimmy retten soll. Leider lässt die Wirkung des Saftes nur allzu schnell nach. Hab ich dich ja. Da sind wir. Unterstellen. Das ist eine schöne Rutschpartie. Die ist noch nicht vorbei. Rutsch! Wenn ich mich nicht irre, rieche ich Gummibär. Kommt schnell, wir gehen hier herein. Oh, hier werden sie uns niemals finden. Du hast recht, niemals. Du hast wohl angenommen, du könntest uns ausschmieren. Du hast wohl gedacht, ich wäre so dumm und würde dir das Rezept verraten, Herzog Großschnauze. Du wirst es noch verraten. Wir wissen, wie wir Gummibären zum Sprechen bringen. Los, wirf sie in den Kerker. Was werden sie jetzt mit ihr machen? Nach ein, zwei Runden auf der Folterbank wirst du bestimmt deine Meinung ändern. Was soll denn das sein? Damit kann man Leute abschrecken. Ich zeig's dir. Nein, ich hab's mir überlegt. Nehmen wir doch lieber die Tauchmaschine, in der wird jeder weich, auch wenn er noch so hartnäckig ist. Nein, ich hab noch eine viel bessere Idee. Damit kann man sogar den härtesten Willen brechen. Los, fesseln! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nichts eine so gute Wirkung hat wie die Feder. Oh nein, bitte nicht kitzeln! Nicht doch! Ich werde nicht sagen, aufhören! Aus mir kriegt ihr nichts raus! Ich vertrag das nicht! Aufhören! Oh nein, sie wird Ihnen das Rezept verraten! 6 rote Beeren! 4 Orangen! Du Dummkopf, schreib es sofort auf! Hat sie mir das Geheimnis verraten? Bring das Rezept sofort zu den Ungeheuern. Sie sollen so viel Saft machen, wie es geht. Ich liege schon, euer Herzoglichkeit. Wir nehmen ihm einfach das Rezept ab. Und dann machen wir uns selbst einen Saft. So viel Saft, wie es geht. So viel Saft, wie es geht. Niemand kann es mehr aufhalten. Gib sofort das Rezept her, oder ich hau dir eins über den Schädel. Oh, die Prinzessin. Wollen wir mal sehen, wer ihn fängt. Danke. Lieber, wer da ist? Schnapp die Gummibären. Verzeihung. Lauf und mach den Saft. Wir halten sie auf. Wir haben noch nie gegen die Ungeheuer gekämpft, wenn wir keinen Saft hatten. Ich hoffe, dass das hier richtig ist. Da ist die Gummibärfrau. Guck mal, machen wir es richtig? Ja, ist es denn zu glauben? Die Ungeheuer sind so dumm, dass sie Sunny für Grammy halten. Und Sunny nützt diese Chance natürlich sofort. Oh. Ja, da holt mir mal die Bären, den Kessel, den Schöpflöffel und beeilt euch, ihr Holzköpfe. Andere Leute rumschicken macht aber sehr viel Spaß. 5 blaue Bären, dann 3 gelbe, dann... Ich muss doch wissen, wie man umrührt. Das steht nicht da drin. Trete zurück, wenn ich hier koche. Mami hat es in ihrem Herzen, aber ich muss es erst in meinem Kopf finden. Na dann los. Zuerst nach rechts. Nein, nein. Langsam nach rechts. Dann langsam nach links und dann... Bang! Ich hab's geschafft! Ich hab Gummibärsaft gemacht! Hey, du bist gar nicht die Gummibärfrau. Ui! Nachdem Sunny noch schnell selbst einen Schluck genommen hat, rennen sie alle zu Grammy, um sie endlich zu befreien. Gewusst, dass du das schaffst, Sunny. Oh. Noch sind sie nicht in Sicherheit, denn die Ungeheuer sind hinter ihnen her. Unterdessen übt im Schloss der kleine Todi, Saft nach dem neuen Rezept herzustellen. Das allerdings soll ein Nachspiel haben. Echter Saft. Unser großer Herzog wird sehr stolz auf den kleinen Todi sein. Und jetzt noch Bang! Und kaum hat Todi Bang gesagt, explodiert der Saftkessel und der Inhalt schwappt mit einem Riesenplatsch aus dem Burgfenster über den ganzen Hof. Bis sich der Herzog und die Ungeheuer von dem Schreck erholt haben, sind Kalla und ihre Freunde längst zu Hause in Sicherheit. Siehst du, jetzt kennst du unser Geheimrezept. Ja, ich hab's genau hier in meinem Herzen. Das war vielleicht ein Sturm. Gut, dass er jetzt vorbei ist. So einen starken hatten wir schon lange nicht. Schnell, beeilt euch! Schiebt den Eimer unter das Dachfenster! Achtung, jetzt kommt Sunny Gummy! Sie trägt einen Regenmantel, der zum letzten Schrei gehört. Der ist ja ganz toll! Ganz toll? Was hast du nur für Ideen? Ich schlage vor, dass du dir einen Eimer nimmst und mithilfst. Warum kannst du nicht einmal etwas Nettes über meine Kleider sagen? Das würde ich gern, wenn sie nett wären. Gegeben. Man kann von außen bei euch reinsehen. Was? Oh. Da siehst du es. Das ist schlimmer, als ich dachte. König Gregor sieht sich gerade die Sturmschäden an. Seine Leute wollten heute Nachmittag hier vorbeikommen. Nein. Na dann, du ewiger Besserwisser. Was sollen wir also tun? Na was schon? Wir machen das, was ich vorschlage. Und das wird richtig sein. Dazu müssen wir uns aber beeilen. Hopp, hopp, hopp. Vielleicht sollte ich doch lieber einen Zaubertrick finden. Grammy, wir brauchen mehr Holz. Ich arbeite so schnell, wie ich kann. Das ist nicht schnell genug. Sammy, bring den Hammer hier herüber und leg einen Schritt zu. Ich komm schon. Gabi, bring mehr Holz. Beeilt euch, Kinder, hopp, hopp, hopp. Au, au, ich hab einen Splitter. Zeig mal her. Aber... Geh mir aus dem Weg, Sammy. Oh, du kannst dich wenigstens entschuldigen. Später, später. Jetzt müssen wir uns beeilen. Na, wie läuft es bei euch? Es ist schrecklich. Graffi ist unausstehlich. Regt euch nicht auf. Graffi ist immer so, wenn er unter Druck steht. Aber es wird sich bald alles wieder normalisieren. Aber selbst unter normalen Umständen ist Graffi nicht zu ertragen. Kannst du ihn nicht verzaubern, damit er netter ist? Bei meiner Gummibärseele, das ist eine gute Idee. Wir brauchen eine Zauberformel, die den alten Haudegen zahm macht. Nein, nein, durch Zauber die Persönlichkeit zu ändern, kann gefährlich sein. Hey, das hier ist das Richtige. Hier steht, Danke und Bitte gehören zu den magischen Worten. Soll das hier etwa eine Veranstaltung für Faulenzer werden? Da hast du's. Verzauber ihn. Wen wollt ihr verzaubern? Bleib, wo du bist, du möchtiger Diktator. Jetzt reicht's aber. Komm sofort zurück an die Arbeit. Hopp, hopp, hopp, hopp. Oh, nein, nein, nein. Geh nicht zu nah an das große Buch heran. Große Buch. Es ist sehr, sehr wertvoll. Raffi hat das große Buch kaputt gemacht. Bitte, Mamach, Amin, Ramuish, Graffi. Oh nein, was habe ich getan? Ist alles in Ordnung, Graffi? Sag doch was, bitte. Oh, ist das schön. Alle meine lieben Freunde sind um mich versammelt. So schön war es schon lange nicht mehr. Lasst uns noch ein Picknick machen. Was sagst du dazu? Das ist ja kaum zu glauben. Die Arbeit wird jetzt sicher sehr viel Spaß machen. Dann lass uns weitermachen. Geht bitte alle voran. Ich bestehe darauf. Nach dir, meine liebe Grammy. Oh, danke. Du bist wirklich sehr liebenswürdig, Graffi. Na sowas. Erst Grammy ein Bein stellen und dann... Könntest du mir bitte helfen, aufzustehen? Sowas. Wie konnte denn das nur passieren? Tja, na sowas. Ich muss gestolpert sein. Die anderen Gummibären, die in den übrigen Zimmern arbeiten und von dem Zauber nichts mitbekommen haben, wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und sie wissen auch nichts von der verheerenden Wirkung des Wörtchens Danke. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr zwei großartige Arbeit geleistet habt. Wie wär's, wenn ihr jetzt eine Pause macht und zum Fischen geht, hm? Oh, das wäre sehr schön, aber sollten wir das hier nicht lieber erst einmal fertig machen? Ja, du hast recht. Ich werde euch dabei helfen. Das ist lieb, danke. Hör auf, Graffi, nicht so fest, bitte. Tut mir leid, Jungs, aber ich glaube, ihr kommt ohne mich besser voran. Ich lass lieber die Finger davon. Kavi, was macht deine Verletzung? Geht schon, danke. Graffi benimmt sich sehr komisch, Sammy. Wir sollten ihm lieber folgen. Wenn du meinst, dass das notwendig ist, dann gehen wir. Oh nein! Oh, meine Güte, was macht Graffi da? Er zerreißt das Zauberbuch. Bist du hart? Graffi, hör auf! Bitte! Jetzt seht euch mal diesen Saustall an. Ihr müsst wirklich etwas ordentlicher sein. Aber es macht mir nichts aus, aufzuräumen. Was um alles in der Welt? Es ist seine Schuld. Es kommt durch den Bitte- und Dankespruch. Schau her. Graffi? Danke. Bitte! Wieder ein Schmutzfleck. Hast du es gesehen? Ja, ich muss den Spruch sofort wieder wirkungslos machen. Geh du mit Graffi schon nach draußen, während ich den Zauberspruch suche. Mach ich. Komm, Graffi, du kannst mir tragen helfen. Und Kevin, sag allen, dass sie nicht das eine Wort sagen dürfen. Also, was immer auch passiert, ihr dürft zu Graffi nicht Danke sagen. Sonst dreht er wieder durch. So was. Ich hab's ja gewusst. Es war zu schön, um wahr zu sein. Graffilein, wir helfen dir. Schaut mal, wie der Kami zuschlagen kann. Macht er das nicht gut? Der Junge hat Kraft. Na sowas, Graffi, doch. Entschuldigung. Das werden wir gar nicht so ohne weiteres schaffen. Wo bleibt Sammy nur mit seiner Zauberformel? Alle wissen jetzt über Graffi Bescheid und behandeln ihn ganz vorsichtig. Alle? Nein. Oh je. Sunny war im Wald und kommt gerade zurück. Ich bringe die Tarnung für das Ausgeflickte. Nein, seht doch mal, was für wundervolle Zweige sie mitgebracht hat. Oh, du hast eine Belohnung verdient. Bleib hier stehen. Der neue Graffi ist so toll, dass man es kaum glauben kann. Das kannst du laut sagen. Was soll das? Ach, stimmt ja. Sie weiß ja noch nicht. Was weiß ich nicht? Was immer auch passiert, Sunny, du darfst Graffi auf keinen Fall das Wort... Hier, mein schönes Mädchen. Und ich möchte dir noch sagen, dass du den schönsten Regenmantel anhast, den es auf der ganzen Welt gibt. Oh, Graffi! Sunny, nicht sagen! Danke, danke, danke! Oh, bitte, Graffi, bitte! Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte! Viele, viele Male, bitte, bitte, Graffi! Noch ein paar Mal! Oh. Graffi schlägt die Wohnung der Gummibären kurz und klein. Da, endlich, kommt Sammy mit dem erlösenden Zauberspruch. Graffi! Wir werden ihn testen. Graffi, danke. Graffi, bitte. Jetzt zaubert euch diesen Frau an. Diese Idioten haben doch alles kaputt gemacht. Gott sei Dank. Oh, ich glaube, König Gregor kommt da. Ich versuche ihn abzulenken. Versteckt euch in der Höhle. Was sollen wir denn jetzt tun, Graffi? Was schlägst du vor, dass wir tun sollen? Die Zeit läuft uns davon. Ich hab's. Was? Wir tragen einfach den Berg ab. Oh. Halt! Halt stehen bleiben! Was ist denn, Kevin? Da vorne ist Hochwasser. Sie sollten nicht weiterreiten. Und genau deshalb reiten wir ja hier entlang, weil wir die Schäden inspizieren wollen. Wir werden jetzt alle unseren Gummibärsaft trinken. Und jetzt Hände fassen. Und jetzt hüpfen. Eure Majestät, Sie sollten mal diesen Weg dort nehmen. Von dem haben Sie eine wunderschöne Aussicht. Das lang, Kevin. Geh uns aus dem Weg. Feuer! Heuschreckenplage! Pest! Da drüben, Eure Majestät! Das ist ein Erdrutsch! Ich hätte nicht gedacht, dass in meinem Königreich so viel Schaden angerichtet worden ist. Links, rechts, links, rechts! Halt! Ich möchte ein paar Worte mit euch sprechen. Jetzt kommt's! Der alte Schinder wird uns den Kopf waschen. Wir werden nie wieder ein freundliches Wort von ihm hören. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr alle sehr hart gearbeitet habt und darüber hinaus noch ausgezeichnete Arbeit geleistet habt. Ich möchte euch vielmals dafür danken. Oh, und jetzt macht euch sofort wieder an die Arbeit. Wir müssen das Zimmer ausgraben und um etwas Tempo möchte ich bitten. Sammy zaubert mal wieder. Diesmal experimentiert er mit Pflanzen. Sehr zum Leidwesen von Graffi. Oh, wir hätten die Wurzeln vorher abschneiden sollen. So was Dummes, wo hatte ich noch meine Gedanken? Wir können die Wurzeln doch einfach mit einem Zaubertrick wegmachen. Dazu möchte ich auch mal was sagen. Jedes Mal, wenn du diesen Hokuspokus machst, wird unsere Lage anschließend nur noch schlimmer. Das ist nicht wahr. Für mich fehlt nur die Schlauheit und die Kraft der Gummibären. So ein Unsinn. Bleib da stehen und schau zu. Flamanze, Bamax, stammhätig. Unterdessen sucht Herzog Ickzorn erneut einen Weg, den Gummibären das Handwerk zu legen. Und zwar mit allen Mitteln, sogar mit Zauberei. Mein herzoglicher Herzog, euer treusorgender Todi glaubt, dass die Gummibärfamilie nicht mehr so ganz richtig ist. Was interessiert mich schon, was du denkst? Oh nein, eure große Herzöglichkeit. Ihr habt ganz recht, wenn ihr nicht auf die dummen Worte von dem nichtwissenden Todi hört. So ist es. Und jetzt vorwärts. Was soll das? Ja, was soll das? Aus heiterem Himmel senkt sich auf einer weißen Wolke ein hölzernes Tor herab. Es bleibt kurz über dem Waldboden schweben und öffnet sich. Das ist der berühmte Zauberer, Dom Gordo aus Gent. Doch nicht etwa der Dom Gordo aus Gent. Genau der. was der nur hier will. Das ist also Danvin. Wie primitiv. Sorgfältig verschließt er das Tor mit einem goldenen Schlüssel. Dann lässt er das Tor wusch verschwinden. Naja, ich brauche die Kräuter und sie wachsen leider nur hier. Dann wollen wir mal sehen. Zwei von Königreichs Knöchelchen. Todi, ich habe eine Idee. Bring mir sofort den Schlüssel her. Aber wenn ich das tue, dann verwandelt der Zauberer klein Todi in einen ekligen, klebrigen Frosch. Mach dir darüber keine Sorgen. Die meisten werden den Unterschied gar nicht merken. Jetzt mach schon! Hab ihn! Mein Schlüssel! Mein kostbarer Schlüssel! Da ihm kein anderes Versteck einfällt, wirft der Herzog den Schlüssel in ein tiefes Astloch. Aber das ist doch... Tja, der Schlüssel fällt tiefer und tiefer und landet in der Wohnung der Gummibären. Genau auf Zammis Kopf. Au! Oh. Sei gegrüßt, Gordo aus Gent. Sei gegrüßt, Kaulquappe. Euer Herzöglichkeit, ist das Teil eures Plans? Du eklige Vorstufe eines Frosches, jetzt hör mir mal gut zu. Wo ist mein Schlüssel? Den habe ich versteckt. Du musst mich schon wieder zurückzaubern, sonst kommst du nie wieder nach Hause. Was für eine Faust legst du also vor? Hier in der Nähe liegt Schloss Danvin. Ich will, dass du es für mich niederreißt. Normalerweise mache ich mit dahergelaufenem Gesindel keine Geschäfte. Aber diesmal mache ich eine Ausnahme. Das ist wunderbar. Warte hier, ich hole mir meine Ungeheuer, damit wir das Schloss angreifen können. Ich bin gleich wieder zurück. In der Zwischenzeit kann ich ja meinen Schlüssel selber suchen. Was ist denn da oben los? Meine Güte, da draußen ist ein Zauberer, der schlägt den Wald kurz und klein. Verzeihung, Sir. Darf ich Sie vorsichtig daran erinnern, dieses Gebiet gehört uns. Ich suche hier etwas und dabei möchte ich nicht gestört werden. Vielleicht können wir Ihnen dabei behilflich sein. Wonach suchen Sie denn? Sie wollen es ja nur selber behalten. Tut mir leid, ich verstehe nicht, was behalten. Hör auf, ihn um den Bart zu schmieren. Verschwinden Sie von hier. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du redest, du Zwerg. Nein, weiß ich auch nicht, du verzwanzt. Du hast den großen Dom Gordo aus Gent vor dir. Na schön. Und ich bin der große Graffi aus dem Gummibärtal und ich will, dass Sie sofort aufhören, unser Haus zu zerstören. Das war aber nicht gerade nett von Ihnen. Ich muss dir wohl beibringen, wie man sich benimmt. Lamuft, Flamik, Bohamoch! Na toll, jetzt hast du ihn nur verärgert. So, du kennst dich also ein wenig in Zauberei aus. Versuch aber nicht, den Zauberstab mit mir zu kreuzen. Vamos, vamint, blamas! Genug, ich will keine Zauberei mehr. Ich werde das mit meinen eigenen Händen regeln. Tu das nicht, Graffi. Du kannst Zauber nur mit Zauber bekämpfen. Oder mit roter Bitte. Oh. Die beiden gehen mir auf die Nerven. Sammy! Und in seinem Zorn lässt Dom Gordo den Erdboden sich spalten, genau an der Stelle, wo Zammi steht. Der kleine Gummibär stürzt in die Schlucht und kann sich im letzten Augenblick an einer Baumwurzel festhalten. Bleib, wo du bist! Ich hole ein Seil! Das brauchst du nicht, Graffi! Ich werde zaubern! Mamich, Amin, Lamuft! Zermetz, Amin, Tamopf, Amauf! Wir sind soweit! Was ist denn hier passiert? Geh mir ja aus dem Weg! Und du? Du zeig mir mal, wie du da wieder rauskommst! Das ist ein Gummibär! Warte, Gordo! Ihr Dreifel, verlass sofort unseren Wald! Wache! Holt euch den Gummibär! Ich möchte den Gummibär lebendig! Hört sofort auf, gegen ihn zu kämpfen! Halt den Mund, du hergelaufener Niemand! Vergiss nicht, dass ich... immer noch den Schlüssel habe. Na, und? Jetzt kannst du mal zeigen, was für ein guter Zauberer du wirklich bist. Er ist der Zauberer der Gummibären. Auf! Oh. Was soll gut, du neunmal kluger Gummibär? Dann werd mal damit fertig! Mit einem Hieb seines Zauberstabes macht er aus den Zweigen um Zami herum einen Käfig. Herzog Ickzorn triumphiert. Allerdings nur kurz. Ist das nicht fantastisch? Ich habe mir Dunwin gewünscht und bekomme einen Gummibären gratis dazu. Das denkst du, du eingebildete Schnecke. Unsere Abmachung ist hinfällig. Jetzt kannst du sehen, was richtige Zauberei ist. Und unter mächtigem Blitz und Donner lässt Don Gordo einen riesigen Berg aus dem Boden wachsen. Er will uns begraben. Sammy, vielleicht schaffst du es mit dem Zaubertrick, mit dem du die Wurzeln wachsen ließest. Oh ja, ja. Flamanze wammert stametig. Da. Na ja, das war's noch nicht so ganz. Aber es hat zumindest gereicht, um dem Zauberer seinen Stab zu entreißen und zu zerbrechen. Kein Zauberstab, kein Dunwin, aber vielleicht kann ich wenigstens einen Gummibären erwischen. Das nächste Mal überlegst du es dir zweimal, bevor du dich mit einem Gummibären anlegst. Sammy, pass auf! Getroffen. Wartet, wartet! Ich kann hier nicht runter! Wartet! Was ist mit meinem Schlüssel? Ha! Wenn du dich nicht an die Abmachungen hältst, brauche ich das auch nicht! Von was für einem Schlüssel haben Sie gesprochen? Von meinem Zauberschlüssel. Ohne den komme ich nie wieder nach Hause. Diese ehemalige Kaulquappe hat ihn mir gestohlen. Ist er das? Oh, wo hast du ihn her? Das spielt keine Rolle. Aber wenn Sie am Anfang unsere Hilfe angenommen hätten, dann wäre uns sehr viel Ärger erspart geblieben. Sie haben recht. Sie haben ja so recht und es tut mir auch so leid. Kann ich jetzt den Schlüssel wieder haben? Nur wenn Sie versprechen, dass Sie niemandem mehr Unannehmlichkeiten bereiten. Auch nicht dem Herzog? Ja, in dem Fall, glaube ich, könnten wir wohl eine Ausnahme machen. Aber sonst keinem mehr. Das verspreche ich bei meiner Zauberer-Ehre. Wir haben leider Ihren Zauberstab zerbrochen. Das ist nicht so schlimm. Ich habe einen in Reserve. Und mit eben diesem Schlüssel zaubert Dom Gordo sich sein Tor auf der Wolke herbei, geht hindurch und schließt es sorgfältig hinter sich ab. Ich hab dir ja gesagt, dass deine Zauberei nicht reichen würde. Es geht nicht über kräftige Gummibärhände. Was soll das? Was soll das? Du meinst wohl eher zwei Gummibärköpfe. Das Problem ist, dass du nie zugeben kannst, wenn du Unrecht hast.